Laufen bis zum Rand. Den Kopf nicht in den Sand. Widerstehen und nicht einfach weitergehen. Ich denke, das sei einerlei. Mut fassen und es auf keinen Fall lassen, die Sachen ganz genau anzufassen. Weil sie wissen,